WDR 3 Hörspiel. Heute mit Sascha Zien. Schönen guten Abend und wir reformieren heute mal ausgiebig in unserer Themenwoche im WDR 3 Hörspiel Denk ich an Deutschland. In Reformlandschaften von Andreas Luge denkt sich eine Familie, was im Großen funktioniert, das muss doch auch im Kleinen klappen. Denn in der großen Politik gibt es ja auch immer wieder Reformen, die das System und die Gesellschaft verbessern sollen. Klar, die Umsetzung, die dauert immer so ein bisschen, aber so ist das halt. Aber die Familie will das mal versuchen mit einer Reform. Und merkt ganz schnell, gar nicht so einfach. Trappenau und Sinsheim Großbaustelle, 4 Kilometer Stau. So, und jetzt immer geradeaus. Gut, dass wir bald zu Hause sind. Komm, das war doch ein schöner Urlaub. Super abwechslungsreich. Aber dir hat's gefallen, Daniel, oder? Naja, das wäre schon cool. Also, ich freue mich jedenfalls schon auf nächstes Jahr, wenn wir wieder hinfahren. Wolfram, jedes Jahr fahren wir nach St. Peter-Ording. Es reicht. Die Kinder wollen schließlich mal was anderes von der Welt sehen. Allerdings, oder? Daniel! Was sind denn das für Träger über der Straße? Oh no. Das sind Apparate zur Erhebung der Mautgebühren von den Lkw-Fahrern. Die stehen jetzt überall auf den Autobahnen. Wow, hat ganz schön gedauert, bis die aufgestellt worden sind, oder? Ja, aber sowas muss man als Investition in die Zukunft begreifen. Unser Land braucht schließlich Reformen, und zwar in allen Bereichen. Dann sollten wir das ebenfalls machen. Was machen? Na, uns reformieren. Oh ja. Du sagst doch selbst, dass das überall nötig ist. Mensch, wenn ich nicht täglich damit zu tun hätte. Aber von dem Mautprojekt bist du doch ganz angetan. Ja, ich war ja auch nicht dabei. Ich meine, das ist schließlich kein Vergnügen. Also ich finde, als Familie sind wir dazu besonders aufgerufen. Und wie stellst du dir das vor? Woher soll ich das wissen? Du kennst dich doch damit aus. Jutta, das ist nicht dein Ernst, oder? Wir brauchen keine Reform. Das sehe ich aber ganz anders. Ich auch. Mensch, bei uns gibt's dafür extra Unternehmensberater. Na, dann brauchen wir eben auch einen. Sag mal, bist du des Wahnsinns? Was sind Unternehmensberater? Vor allem teuer, Daniel. Papa, so etwas musst du als Investition in unsere Zukunft begreifen. Selbst mit denen klappt das nicht so, wie es soll. Bei unserem Projekt sind wir schon 3 Monate in Verzug. Und was sagt dein Chef dazu? Na, sauer ist er natürlich. Hab ihm ja gleich gesagt, das funktioniert so nicht. Aber auf mich hört er ja nicht. So, ich lese Ihnen Ihr Leitbild noch einmal vor. Bitte, Herr Balletti, wenn Sie noch Zeit für uns haben. Aber sicher, Frau Nachkötter. Ein Unternehmensberater hat immer Zeit, wenn er dafür bezahlt wird. Wolfram, bitte. Wir, die Familie Nachkötter, sind ein moderner, solidarischer und lernender Haushalt. Wir zeichnen uns durch Offenheit, Ehrlichkeit, Hilfsbereitschaft, Toleranz und gegenseitigen Respekt aus. Bei Konflikten üben wir konstruktive Kritik, um einvernehmliche Lösungen zu finden. Die Eltern sorgen für die Entwicklung der fachlichen, sozialen und persönlichen Kompetenzen der Kinder und unterstützen deren Selbstständigkeit durch die Delegation von Aufgaben und Verantwortung. Genau. Die Kinder achten die Weisheit und Erfahrung ihrer Eltern. Hä, das verstehe ich nicht. Das wirst du noch früh genug peilen. Wir handeln wirtschaftlich und sparsam. Dazu gehört, dass wir unser Kostenbewusstsein schärfen und die Qualität unserer Leistungen kontinuierlich verbessern. Diese Regelung gilt insbesondere für die Familienmitglieder unter 18. Ich bin immer noch gegen diesen Satz. Andrea, wir können es nicht allen recht machen. Wir bedienen uns moderner Kommunikations- und Informationstechnologien, die zeitgemäßen technischen Standards entsprechen. Wir können ja ein WLAN einrichten. Ein was? Ein kabelloses Netzwerk zum Verknüpfen von Computern. Daniel, was sollen wir denn damit? Wir haben doch nur einen Computer. Also ich finde, wir sollten sowie Haushaltsgeräte ergänzen. Ey, Mami, willst du einen atombetriebenen Stabmixer? Ja. Willkommene Gäste erfahren in unserem Haus einen optimalen Service. Wir stellen uns und unsere Leistungen offensiv gegenüber Freunden, Verwandten, Lehrern und Arbeitgebern dar. Wir verstehen uns als die Familienmarke Nachkötter. Und wie geht's jetzt weiter? Ja, jeder von Ihnen müsste sich nun das Leitbild zur Grundlage des eigenen Denkens und Handelns machen und sich überlegen, wie er bzw. sie es umsetzen kann. Ich dachte, das sagen Sie uns. Moderne Unternehmensberater leisten heutzutage lediglich Hilfe zur Selbsthilfe. Sozusagen Entwicklungshilfe. Wenn Sie auf keine Ideen kommen, welche Reform Sie einleiten könnten, hilft auf jeden Fall unser Zufallsgenerator. Womit läuft er? Mit Ideen, junger Mann. Ha, ha, ha. Sagen Sie mal, ist das Ihr Ernst? Veränderung ist der zentrale Punkt. Denn Veränderung ist Bewegung. Und Bewegung in einer Organisation ist immer gut. Dann kommt es auf die Reform selbst gar nicht an? Ja. Ja, denken Sie nur an die Rechtschreibreform. Ach. Gut, dabei hätte man vielleicht besser auf den Zufallsgenerator verzichten sollen. Ja. Also, ich weiß nicht, ob wir bei unserer derzeitigen Familienstimmung eine Reform überhaupt in Angriff nehmen sollten. Gerade in depressiven Phasen sollte Bewegung durch Reformen ausgelöst werden. Wir haben dafür extra den sogenannten Vitalitätsindikator entwickelt. Was ist das denn? Er ergibt sich aus Daten hinsichtlich Motivation, Körpertemperatur, Blutdruck, Puls etc. Mhm. Und wenn wir feststellen, dass die Vitalitätsschwelle unterschritten wird, also eine Firma, ein Finanzamt oder eine Familie mal wieder Schwung braucht, wenn ich das so salopp sagen darf, werden mit unserem Zufallsgenerator Reformen ausgelöst. Wenn Sie wollen, kann ich Ihnen gerne... Ich glaube, das ist nicht nötig, Herr Paletti. Wie Sie wollen. Wichtig ist auf jeden Fall, dass Sie von nun an einen Projektmanager haben, der das Projekt zügig vorantreibt. Ja, das macht Wolfram. Was? Oh ja, Papa macht das. Wieso ich? Ja, wer denn sonst? Oh. Ihr macht doch dauernd Reformprojekte in eurer Behörde. Ja, aber doch nicht in meiner Freizeit, Jutta. Du machst das schon, Wolfram. Mhm. Und falls Ihnen Ihre Ideen mal nicht so sinnvoll erscheinen, denken Sie daran. Jede Reform schafft Ihre eigene Wirklichkeit. Krass. Hallo Inge, da bist du ja. Hallo meine Liebe. Oh, tolle Brosche. Das ist unser neues Familienlogo. Was steht da? Zeig mal. Nachhaltig wie Nachkötters. Das klingt gut, oder? Ist Teil unserer Familienreform. Wow, was ist denn hier alles los? Ein weiteres Ergebnis unserer Reform. Das läuft bei uns unter Serviceoptimierung. Was möchtest du? Tee, Kaffee, ein Saftsekt? Ein Tee, wie immer. Kekse, Kuchen, Snacks. Du weißt doch, dass ich nach 5 nichts mehr esse. Hör mal, ich habe eine halbe Stunde für die Vorbereitung gebraucht. Ja, was treibst du denn noch so einen Aufwand? So eine Reform muss ja auch wirklich nervenaufreibend sein. Vor allem, wenn keinen interessiert, was dabei rauskommt. Ah, hallo Inge. Na, wirst du erstes Reformopfer? Hallo Wolfram, ja. Jutta gibt sich viel Mühe. Machst du auch mit bei der Reform? Wolfram macht heute endlich sein KJG mit Andrea. Was ist ein KJG? Das steht für Kinderjahresgespräch. Aha. Dabei reden wir mit Andrea und Daniel über das vergangene Jahr und schmieden Pläne für das kommende. Aber man redet doch immer mit seinen Kindern, oder? Ja klar, wir natürlich auch. Aber so ein Gespräch ist schon was anderes. Das kommt aus der Privatwirtschaft. Ja, Unternehmen machen das, um damit die Veränderungsbereitschaft und Flexibilität ihrer Mitarbeiter zu entwickeln. Mit Erfolg. Ach so. Dann gehe ich mal rauf, ne? So. Und wir führen jetzt unser Jahresgespräch miteinander, Wenn es sein muss. Du vereinbarst Ziele mit mir für die nächsten 12 Monate. Ziele für dich. Dazu habe ich aber keine Lust. Ich denke, du bist so für Reformen. Also, Frage 1. Was ist letztes Jahr gut gelaufen, was schlecht? Die Stimmung ist bei uns in letzter Zeit obermies. Frage 2. Wenn etwas schlecht war, lag das woran? An Mutti. Frage 3. Was könnte man dagegen tun? Sie auf den Mond schießen. Wir reden hier nicht über unsere Visionen. So verlockend sie auch sind. Da weiß ich es auch nicht. Gut. Erstmal keine Antwort. Frage 4. Welche Ziele können wir für die Zukunft formulieren? Mutti und ich fallen uns mit Tränen in den Augen um den Hals. Die Ziele müssen realistisch sein. Ey, das ist doch voll daneben mit euren Zielen. Wozu soll das gut sein? Ein Schriftsteller und Pilot hat mal gesagt, wenn du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. Ich will auch weg. Wie war denn die Schule heute? Ist nichts Besonderes passiert. Mhm. Das heißt doch, wir haben entschieden, wohin wir die Klassenfahrt machen. Mhm. Und? Nach St. Peter-Ording. Na, guck mal. Eingefallen. In die Hauptstadt der Liebe. Nach Paris. Cool. Oh, toll. Ja, wir sind früher in die Eifel gefahren. Schmeckt's euch? Mhm. Ist lecker. Sauerbraten ist ja auch eine meiner Kernkompetenzen. Oh, muss das denn jetzt auch noch beim Essen sein? Auf jeden Fall sollte sich jeder von uns auf seine besonderen Stärken konzentrieren. Das ergibt sich schließlich aus unserem Leitbild. Und alles andere können wir bleiben lassen? Notfalls werde ich ihr schon sagen, was zu deinen Kernkompetenzen gehört. Jutta! Ja! Daniel, schiebst du mir mal die Kartoffeln rüber? Danke. Alter. Was ist denn los mit dir? Hat dich heute jemand geärgert? Ich habe Stress gekriegt. Oh, hast du was ausgefressen? Wir haben heute Mathe geschrieben und ich wollte unser Familienpapier verwenden. Und der Lehrer hat das nicht zugelassen? Nein, gelacht hat er. Oh no, du Ärmster. Das ist eine Unverschämtheit, nur weil da Made by Nachkötters draufsteht. Kein Wunder, wenn es in diesem Land nicht vorwärts geht. Ihr und eure Familienreform. Das liegt doch nicht an uns. Ey, wir haben doch nur Probleme damit. Es gibt keine Probleme. Sondern nur Herausforderungen. Reformen brauchen eben ihre Zeit. Das ist wie das Bohren dicker Bretter. Menschen brauchen Zeit, Wolfram. Nicht die Reformen. Immer müssen wir tun, was ihr euch ausgedacht habt. Wir werden gar nicht gefragt. Ach. Da hat Andrea recht. Ich finde, wir sollten ein Elternfeedback einführen. Mhm. Wo hast du das denn her? Aus deinem Management-Schmöker. Die 7 Wege zur verkrachten Familie oder wie der heißt. Zur erfolgreichen Familie heißt das. Und was bitteschön willst du mit einem Elternfeedback? Na, da dürfen unsere Kinder uns erzählen, was sie von uns halten. Sowas brauchen wir doch gar nicht. Wir sind schließlich alle ein Team. Oder? Und für unsere jüngsten Teammitglieder habe ich sogar eine Überraschung auf Lager. Was denn? Ein Teambuilding im Garten. Das ist gut für eure sozialen Kompetenzen. Dürfen wir kicken? Sowas Ähnliches. Ihr dürft euch die Spaten aus dem Keller nehmen und anfangen, die Beete umzugraben. Was willst du denn hier? Wohnen. Papa hat gesagt, wir sollen beide in dein Zimmer. Ey, tickt der nicht mehr richtig? Und was soll dieser ganze Papierkram? Mutti! Mutti! Was ist denn los? Daniel soll mit in mein Zimmer. Hat Papa dir das gesagt? Ja. Wolfram, kommst du mal bitte? Was ist denn jetzt schon wieder? Wolfram, was soll das? Ja, wir sparen Fläche ein, indem wir Andrea und Daniel in einem Zimmer unterbringen. Ich fass es nicht. Das kann doch nicht dein Ernst sein, Wolfram. Wieso? Daniels Zimmer soll wohl dein lang ersehnter Hobbyraum werden. Willst du Reformen in unserer Familie oder nicht? Alles hat seine Grenzen, mein Lieber. Außerdem musst du ein Gespräch mit Andrea führen, bevor du sowas entscheidest. Wer den Teich austrocknen will, sollte nicht mit den Fröschen reden. Daniel, was machst denn du da eigentlich? Alte Belege wegwerfen. Was? Bürokratieabbau, sagt dir wohl was. Zeig mal her. Ja, Aber die brauchen wir doch für die Steuererklärung. Die hat Mama mir gegeben. Boah, Jutta, das kann doch nicht wahr sein, oder? Oh Gott, wo gehobelt wird, da fallen Späne. Boah. Wer will denn hier Platz sparen? Wozu machen wir das alles? Wie bereits Lichtenberg sagte, es ist nicht gesagt, dass es besser wird, wenn es anders wird. Aber es muss anders werden, wenn es besser werden soll. Im Augenblick wird's ja wohl nur anders. Ja, mit euch kann man zurzeit wirklich nicht viel anfangen. Ich muss los zu meinem Seminar. Heute? Ja, hab ich dir doch gesagt. Hier, Rehabilitation von Veränderungsprozessen. Wenn Sie gerade wieder ein Projekt hinter sich haben oder eines kein Ende findet, wenn Sie zwar Verantwortung übernehmen sollen, aber letztlich nichts zu sagen haben, oder wenn Sie zu Teamarbeit gezwungen worden sind, dann gönnen Sie sich ein paar Tage der Entspannung in Bad Münstereifel. Unsere Angebote wie unser Projektbeichtstuhl, das Desensibilisierungstraining sowie das dicke Bretterspiel werden Ihnen dazu verhelfen, dass Sie bald wieder zu jeglichen Projekten fähig sind. Ja, da wird's bestimmt ruhiger und entspannter zugehen als hier. Typisch. Wenn es mal heikel wird, macht sich der Projektleiter aus dem Staub. Bist du satt, Daniel? Jetzt schon. Drei Nachtische reichen ja auch wohl. Ist wirklich schick hier. Eine Behördenkantine ist nun mal kein Restaurant. Das ist jetzt nur ein einmaliger Besuch, oder? Nein. Wir werden das öfter machen. Oh, no. Lass mich raten. Motivationsmanagement? Oder Gesundheitsförderung? Vielleicht... Weil wir sparen müssen. Herr Paletti hat schließlich viel Geld gekostet. Ey, dann müsstest du aber allein hierher. Außerdem ist es hier doch nicht billiger als zu Hause. Aber sicher. Hast du das nachgerechnet? Nein. Das ist nämlich nicht so einfach. Mutti, bei uns zahlen wir doch nur für die Lebensmittel, den Strom... Und das Wasser, da ist es immer günstiger. Nicht, wenn man wirklich alles berücksichtigt. Hier, bitteschön. Was ist das? Eine Liste meiner häuslichen Dienstleistungen. Aber da sind ja Preise dran. Tja, Mutti hier, Mutti da und alles umsonst. Das gibt's jetzt nicht mehr. Du willst 9,99 Euro von uns, nur weil du uns bei den Hausaufgaben hilfst? Dann ist ja mein Taschengeld weg. Ey, das ist nur ein Scherz, oder? Ah, da seid ihr ja. Hallo, mein Liebling. Wie war das Seminar? Ah, sehr inspirierend. alles in Ordnung? Mutti möchte auf einmal für jeden Handschlag bezahlt werden. Wolfram, seit Jahrzehnten mache ich mir den Buckel krumm, ohne dass ich irgendwie... Ah! Das ist es. Was? Ab morgen sind wir alle nur noch Dienstleister. Wir sind alle Produkte an einem Markt. Was ist denn mit Papa los? Keine Ahnung. Sieht auf jeden Fall schlimm für uns aus. Okay, das ergibt 44 Quadratzentimeter. Genau. Sehr gut. Da bin ich wieder. Stellt euch vor, ich habe heute meine erste Dienstleistung verkauft. Ach nee. Ja, ich habe für Inges Sohn gekocht. Sie hat heute keine Zeit. Naja, also genau genommen habe ich ja kein Geld verdient, sondern eine Freikarte fürs Kino von ihr bekommen. Aber ist doch trotzdem toll, nicht? Und was macht ihr da? Ich helfe Daniel bei Mathe. Aber das will ich doch machen. Andrea macht das aber umsonst. Wehe, du schreibst eine schlechte Arbeit. Sag mal, hier riecht's ja so nach Essen. Inge kocht gerade für uns. Inge? Inge ist hier? Das kostet nur 3 Euro für ihn. Inge wird jetzt immer bei uns kochen. Sie ist billiger als du. Ich arbeite ja auch nicht zu Dumpingpreisen. Ach, sauber macht sie jetzt auch noch, oder wie? Und nachher näht sie meine Hose. Mit meiner Nähmaschine? Hallo Jutta! Also das geht zu weit. Was habe ich hier denn noch zu suchen? Wolfram? Wolfram! Ja, was ist denn? Ich habe ja gar nichts mehr zu tun. Ja, Jutta. Da es uns gelungen ist, fast alle deine Dienstleistungen von außen einzukaufen... Wollt ihr mich entlassen? Nein. Also zuerst habe ich ja überlegt, dich an Herrn Paletti zu verkaufen, um dich dann stundenweise zurückzumieten. Ja, wenn wir dich mal brauchen, ne? Sale and lease back, verstehst du? Auf diese Weise könnten wir dich weiter finanzieren. Ne? Du müsstest dafür zwar hin und wieder für Herrn Paletti arbeiten, in seinem neuen Geschäftsfeld Family Coaching übrigens, aber du könntest dann ja immerhin bei Reformprojekten mitmachen. Wolfram, du bist wohl nicht ganz bei Trost. Siehste, habe ich mir schon gedacht, dass du da nicht flexibel genug bist. Ich? Und nicht flexibel genug? Ja, ist ja auch nicht schlimm, Jutta. Ich habe nämlich ein viel besseres Geschäftsmodell für unsere Familie entwickelt. Oh, die sind aber früh. Wolfram, hm? Wer ist das? Die sind von Internet-TV und wollen über unsere Familienreform eine Produktion machen. Nur über meine Leiche. Jutta, dafür finanzieren die uns komplett den Haushalt, ja? Also auch dich. Außerdem wir in einer Doku-Soap. Das ist doch perfekt, oder? Wir werden zur ersten virtuellen Reformfamilie. Oh, ich muss aufmachen. Ja, kommen Sie rein. Das ist ja oberkrass. Ich will nicht gefilmt werden. Hey, wo drehen wir denn zuerst? Woher soll ich das wissen? Hier hinten. Wo steckt denn Tom jetzt? Tom! Ah, die sind zu viert, oder? Tom! Mensch, pass doch auf! Aber nicht, dass du das runter. Schau nicht so dumm! Wie willst du das Licht haben? Erstmal dein Zeug. Aber darf man ja Papa ist durchgeknallt. Hast du deine Zahnbürste, Daniel? Hab ich. Was habt ihr denn vor? Ganz einfach. Den letzten Schritt zur virtuellen Familie. Was? Aber ihr könnt mich... Tschüss, Papa. Doch jetzt nicht alleine lassen. Ich... Kein Wunder, wenn aus diesem Land nichts wird. Reformlandschaften von Andreas Luge im WDR3-Hörspiel in unserer Themenwoche Denk ich an Deutschland. Gesprochen haben Philipp Schepmann, Claudia Mischke, Mira Partecke, Ole Meyer, Ronald Spieß und Nicole Bogut. Technische Realisation Daniel Sänger, Johanna Fegert und Angela Raimond. Regie Judith Lorenz. Eine Produktion des Südwestrundfunks aus dem Jahr 2007. Und alles rund um unsere Hörspiele und zu unserer Themenwoche gibt's bei uns im Netz hörspiel.wdr.de. Auch viele Stücke zum Anhören und kostenlosen Runterladen.